Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Sexkonflikte oder Sexprobleme. Wenn ihr im Moment Probleme im Bereich Sexualität habt und gerne darüber reden wollt, gerne mit mir darüber reden wollt, vielleicht können wir es beraten, was man tun könnte, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Habt ihr Sexprobleme? Steckt ihr in einem Sexkonflikt? Und wenn ihr reden wollt, ruft mich an. Erster Anrufer ist Marc und Marc ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Marc. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe so ein ziemlich bizarres Sexproblem. Und zwar, oder Konflikt. Ich habe eine Freundin seit 2 Jahren. Mhm. Und schlaf aber, weiß ich nicht, die letzten 1,5 Jahre vielleicht höchstens noch einmal mit ihr im Monat. Mhm. Mich treibt es dann eher zu den Männern. Mhm. Also, wie oft hast du Sex mit Männern? 4-5 Mal. Die Woche? Im Monat. Im Monat? Ja. Was sind das für Kontakte? Wo findest du die? Ja, das sind so auch so Fetischpartys, Lack und sowas. IBM-Musik und Gothic so. Mhm. Und ja, da treffe ich halt den einen oder anderen, der auch bisexuell ist. Mhm. Und da gehe ich dahin. Mhm. Und also ich plane nichts mit voraus. Sind das Kontakte, die sich immer so nur einmalig ergeben oder hast du feste Männeransprechpartner, mit denen du das immer wieder machst? Also ich habe einen Ansprechpartner, der mit dem habe ich schon längere Zeit etwas. Mhm. Und allerdings hat er das gleiche Problem, der hat auch eine Freundin. Mhm. Und irgendwie können wir das langsam nicht mehr mit uns vereinbaren. Mhm. Deine Freundin, hat die in irgendeiner Weise eine Ahnung? Nein. Gar nichts? Überhaupt nicht. Hast du mit ihr mal über das Thema Schwulsein oder Bisexualität gesprochen, damit du so eine Einschätzung hast, was sie dazu sagt, was sie denkt? Also ich habe 2 gute schwule Freunde. Mhm. Und von daher weiß sie halt, dass ich nichts gegen Schwule habe. Mhm. Oder dass ich halt auch nicht den Kontakt unbedingt vermeide, weil das ist mir eigentlich recht egal, ob die schwul sind oder nicht. Ist im Einzelnen aber noch nicht besprochen worden? Nein, überhaupt nicht. Beschwert sie sich nicht, dass ihr so wenig Sex habt miteinander? Doch, das stört sie sehr. Mhm. Wie rechtfertigst du das? Was sagst du? Also ich versuche das irgendwie immer abzubrechen, so wenn es anfängt irgendwie kuschelig zu werden, dann versuche ich halt irgendwie, weiß nicht, mir schlecht oder, also ich versuche das dann eher spontan rüberzubringen irgendwie in dem Fall. Okay, das ist die Situation, aber irgendwann redet ihr ja mal darüber, ihr sitzt am Tisch und redet darüber. Ja. Oder gab's das noch nicht? Doch, das gab's natürlich. Und was sagst du dann zu deiner Rechtfertigung? Zu meiner Rechtfertigung lasse ich das ganze Gespräch dann hochfahren, so dass Aggressionen von beiden Seiten kommen. Mhm. Und ich dann irgendwie sage, du machst mir dauernd nur Vorwürfe, verpiss dich oder so. Und dann knall ich die Tür zu. Das ist ja gemein, ne? Das ist sehr gemein. Sehr gemein. Liebst du deine Freundin noch? Ja. Wirklich? Ja. Wenn du mit deiner Freundin schläfst, mit der du 2 Jahre zusammen bist, denkst du dann auch an Männer oder bist du dann ganz bei ihr? Das ist komisch, weil ich denke manchmal an sich und manchmal an Männer. Mhm. Wie würdest du dich denn selbst einordnen? Tendierst du eigentlich doch mehr zu Männern? Ich weiß nicht. Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich schon mehr zu Männern tendiere. Mhm. Und manchmal aber überhaupt nicht. Könntest du dich auch in einen Mann verlieben? Ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich habe so komische, also es kribbelt schon, wenn ich mit jemandem küsse, den ich gut finde. Mhm. Ah, das geht also so weit, dass du dich mit Männern auch küsst. Das ist nicht so der reine Sex, der unten abläuft. Also Sex mit Männern, das habe ich nur mit diesem Ansprechpartner, sage ich mal, mit Matthias, so heißt er. Mhm. Und aber sonst so läuft eigentlich alles bis auf die Kiste, weil das ist mir dann, also ich... Das habe ich nicht verstanden. Du sagst Sex mit Männern nur mit diesem einen, aber gerade am Anfang hast du gesagt, dass du sehr, sehr viele Kontakte schon hattest. Ja, Kontakte habe ich sehr viele, richtig. Das heißt aber nicht gleich, dass ich mit denen unbedingt schlafe. Achso, wie weit geht's denn dann mit den Männern? Eigentlich alles bis auf das Schlafen halt meistens. Es kommt natürlich schon mal vor, aber bis auf das Schlafen halt... Was meinst du mit Schlafen? Meinst du mit Schlafen Analverkehr oder was? Ja, genau. Achso, Also sonst geht schon die Post ab? Ja. Ja, na gut, das ist für mich dann auch Sex, egal. Gut, sorry. Ob man dann nur penetriert oder nicht penetriert, kann es ja schon ziemlich heftig zugehen. Klar. So, jetzt bist du natürlich verständlicherweise in einem großen Konflikt, nämlich weil du eine Freundin hast. Sonst wäre es ja nicht so dramatisch, ne, der Konflikt. Wahrscheinlich auch, weil es ein Identitätskonflikt ist, aber nur ist da eine feste Beziehung. Richtig. Wenn du so darüber nachdenkst, wie das so weitergehen soll, kannst du dir das denn vorstellen, dass es einfach jetzt noch 1, 2 oder wie viele Jahre so läuft, dass du nebenbei dann... Nee. Nein, also ich nehme mir manchmal sogar fest vor, zu meiner Freundin zu gehen und zu sagen, hör mal zu, das und das ist und das, ich muss Schluss machen oder so. Mhm. Also ist dir dieses näher zu machen, also zu deiner Freundin zu gehen und zu sagen, da läuft sowas und ich mach Schluss, als dass du dich von den Männern zurückziehst? Wenn ich mich von den Männern zurückziehe, weiß ich, dass ich, also wenn ich ihr das dann erzähle, dass es dann irgendwie in die Brüche geht, weil ich fühle mich ja weiterhin zu den Männern irgendwie hingezogen. Ja, man könnte ja sagen, du sagst ihr das nicht, was passiert ist in der letzten Zeit, ziehst aber einen Schlussstrich und konzentrierst dich ganz auf deine Freundin. Das geht nicht. Das geht nicht, nein, das könnte ich nicht. Mhm. Ja, da bin ich also auch schon ein Stück weit fertig und ich nehme mir das immer fest vor und möchte hingehen und sagen, jetzt pass auf, das und das ist, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Ich glaube, dass da ganz, ganz einfach Bequemlichkeit und Angst im Spiel ist, ne? Dass du das nicht gesagt hast bisher. Weil du Angst hast, dass du allein da stehst, dass die sagt, okay, das war's dann. Und du stehst alleine da. Ja, ne? Ich glaube schon. Ja. Hältst du es denn rein theoretisch für möglich, dass sie sagt, okay, ich meine, das gibt es ja auch alles, ich frage dich trotzdem. Okay, du machst das halt ab und zu. Solange aber unsere Beziehung intakt ist, gebe ich dir freien Raum dafür. Meinst du, das könnte sie sagen? Nee, ich glaube nicht, dass sie das sagen würde und das ist auch, also obwohl ich das mache, das ist das Paradoxe daran, ich könnte das mit mir nicht selbst vereinbaren, weil ich eigentlich, das ist der Paradox, eigentlich ein sehr gefühlsvoller Mensch bin. Aber du kannst das ja jetzt mit dir vereinbaren. Ja, meine ich ja, das ist das Paradox daran, also solange sie davon nichts weiß oder so. Meinst du, ist es halb so schlimm? Nee, meine ich nicht. Es ist natürlich schlimm, aber ich versuche das immer so schnell wie möglich zu verdrängen. Mhm. Du sagst, du liebst die Freundin, aber du begehrst sie nicht mehr so wie früher. Richtig. Und du denkst sogar, wenn du mit ihr schläfst, ab und zu an Männer, an Jungs. Richtig. Ja? Das sind schlechte Voraussetzungen, finde ich, für eine solide, gute, glückliche Beziehung. Du sagst es. Ja? Eigentlich bleibt nur der einzige Weg, den du selbst gerade schon formuliert hast. Ja. Dass du ihr das sagst. Mhm. Und dann muss man sehen, was passiert. Wahrscheinlich, wie du sie gerade geschildert hast, zerbricht die Beziehung. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass du zumindest mit ihr, sofern sie das möchte, auf enge freundschaftliche Ebene verbunden bleibst? Also ich denke schon, dass wir irgendwie, dass uns noch was verbindet und da die Situation ja gerade sowieso so ist, dass ich nicht mit ihr schlafe und fast so ein freundschaftliches Verhältnis ist, sage ich mal. Ja, genau. Ja. Denk ich nicht, dass es dann, hoffentlich passiert das nicht, dass wir uns dann ganz trennen und aus den Augen verlieren. Ich glaube, es wäre insofern für dich auch sehr gut, weil du dann die Möglichkeit hast, dich auch wirklich mal auszuprobieren und zu experimentieren mit dir. Richtig. Bin ich nur schwul oder bin ich bisexuell, habe ich doch eine Sehnsucht nach einer Frau nach einer gewissen Zeit wieder. Mhm. Und dass du das eben ohne ein schlechtes Gewissen auch alles leben kannst. Mhm. Aber dafür musst du halt den harten Schritt machen und deiner Freundin das erzählen, finde ich. Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Ja. Alles Gute, Marc. Okay. Tschüss. Ciao. Unser Thema heute Nacht heißt Sexkonflikte oder Sexprobleme. Die es ja in vielerlei Hinsicht gibt und wenn ihr im Moment oder vielleicht schon länger in einem solchen Konflikt, in einem solchen Problem drinsteckt und gerne mit jemandem darüber reden wollt oder es gerne mit mir beraten möchtet, wie man da vielleicht rauskommt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Die nächste Anruferin ist Susanne und Susanne ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Susanne. Ja, hallo Domian. Ja, ich grüße dich. Ja. Um was geht's? Welches Problem? Welcher Konflikt? Ja, hört sich vielleicht nicht so schlimm an, aber für mich ist es schlimm. Also ich bin 24, mein Lebensgefährte ist 32 und wir sind seit etwas über anderthalb Jahren zusammen und er hat noch nicht einmal mit mir geschlafen. Noch keinmal? Nein. Beziehungsweise er hat überhaupt noch nie mit irgendjemandem geschlafen. Mhm. Ja. Wie hältst du es aus? Schlecht. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass er mich nicht befriedigt. Das macht auf andere Ach so, es gibt immer dieser Begriff des miteinander Schlafens. Was heißt das für mich? Bedeutet jegliche Form von Sexualität im Prinzip schon miteinander schlafen? Nee, das nicht. Also, ihr habt schon Sex miteinander? Ja. Aber ist es noch nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen? Richtig. Mhm. Und wenn das so weitergeht, wird es auch nie dazu kommen. Mhm. Ja, was genau macht ihr denn? Ist das so eine Petting-Runde, die ihr dann veranstaltet? Richtig. Mhm. Richtig. Wo er dich befriedigt und du ihn auch befriedigst? Ja. Mhm. Das heißt, ihr kommt beide schon zum Orgasmus? Ja. Ja. Mhm. Hast du denn schon, oder habt ihr Versuche unternommen, oder hast du es versucht, auch irgendwie dahin zu führen, dass ihr dann halt auch den Geschlechtsverkehr ausübt? Ja, ich habe bis jetzt mit ihm 3-4 Mal drüber geredet. Mhm. Dann, ja, ihm ist das natürlich sau peinlich. Mhm. Er fängt dann an zu heulen. Mhm. Ja, ich will ihn auch nicht drängen, aber ich meine, nach 1,5 Jahren ist es langsam mal... Ja, ich meinte auch, okay, gab es denn vielleicht so Spielereien während eurer Sexualität, wie ihr sie lebt, dass du ihn versucht hast, dahin zu führen, und hat er dann abgeblockt oder hast du noch gar nichts so versucht? Ich habe es einmal irgendwie probiert, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ihn das überfordert hat. Mhm. Also. Nun ist er 32 Jahre alt, als du? Ja. Und er hat bisher überhaupt noch nie mit jemandem Geschlechtsverkehr, den klassischen Geschlechtsverkehr gehabt? Richtig. Warum richtig. Ist das so? Tja, wenn ich das nur wüsste. Also, er sagt, Erektion und alles ist kein Problem, mhm. aber wenn er nur daran denkt, dass er mich einbringen muss, mhm. ja, dann war es das für ihn, ne? Hat er denn vor dir auch Freundinnen gehabt, oder bist du seine erste Freundin? Nee, hat er schon. Und mit den Freundinnen war das immer so hat er es gehandhabt wie mit dir? Das ist ja, so denke ich mal, ich kenne die ja nicht, ne? Ja, aber es hätte ja sein können, dass er dir das erzählt, was du ihn gefragt hast danach. Ja, so direkt danach habe ich ihn eigentlich nicht gefragt. Mhm. Ich habe mich nur selber gefragt, wie die das dann gemacht haben. Ja. Aber ich finde, das kann man schon einen Partner fragen. Hier, erzähl doch mal, wie war denn das früher? Wie hast du das denn mit den anderen Freundinnen gemacht? Wahrscheinlich genauso. Ja, aber die Frage ist ja schon mal, finde ich, berechtigt, ne, das zu fragen. Ja. Wie oft habt ihr denn eure Sexualität miteinander? Wie oft kommt das vor? Ja, also wenn ich das Thema nicht anspreche, dann ganz normal 2-3 Mal in der Woche. Mhm. Und wenn wir drüber reden, dann war es halt erstmal für 2-3 Wochen. Dann traut er sich erstmal gar nicht mehr irgendwie überhaupt irgendwelche Anstalten zu machen. Ja klar, dann hat er Angst und fühlt sich unter Druck gesetzt und da ist eine Erwartungshaltung und dann zieht er sich zurück. Wenn ihr Sex miteinander habt, hast du den Eindruck, dass ihm das schon richtig Spaß macht? Ja, denke ich schon. Ich hatte erst anfangs auch überhaupt irgendwie Angst, dass er mich vielleicht nicht liebt oder wie auch immer. Das hat erstmal ein Jahr gedauert, bis er überhaupt damit rauskam, dass er wirklich noch Jungfrau ist. Das war so schwer, also mir das zu sagen für ihn. Ne? Also er ist dabei zusammengebrochen. Ich glaube auch, dass man in dem Fall jetzt, dass du, dass man als Frau da schon auch nachdenklich wird, dass man denkt, bin ich nicht attraktiv genug? Richtig. Bin ich nicht erotisch genug für ihn? Was, ne? Dass man den Fehler da auch bei sich sucht, was... Aber meistens... ja, das habe ich ja. Darüber habe ich ja mit ihm geredet, aber das ist es nicht. Mhm. Also, irgendetwas liegt davor und irgendetwas Massives sogar, vermute ich. Sonst hätte sich das ja schon längst bei ihm aufgelöst oder er hätte es praktiziert. Ich habe auch schon den Eindruck gewonnen, dass ihr nicht so viel miteinander redet und auch nicht so ganz offen darüber redet. Ja, er kann es nicht. Der bricht dabei wirklich zusammen, nervig. Ne? Also richtig ausreden kann ich mich mit ihm darüber nicht. Mhm. Gab es denn schon mal den Versuch, dass du gesagt hast, hier, du musst vielleicht zum Arzt, zum Psychologen gehen und dich da auch professionell behandeln, beraten lassen? Hast du das mal versucht, ihm zu sagen? Ich kenne ihn ja. Ich glaube, der wird mir einen Vogel zeigen. Mhm. Naja, also, du lachst jetzt so. Aber ja, nee, das stimmt schon. Hast du recht, aber... Ich glaube so sein. Ich kann ja jetzt nicht von in weiter Ferne da Küchen psychologisieren. Möchte das auch überhaupt nicht. Dass da eine wirklich gravierende Ursache vorzufinden ist bei ihm. Und ich glaube, dass man sich da nur professionell mit beschäftigen sollte. Das heißt, es müsste wirklich ein Arzt, ein Psychologe, ein Psychiater machen. Ich finde, dass du ihm das schon klar machen solltest und insofern klar machen solltest, dass du ihm deutlich verdeutlichst, dass eure Beziehung doch auf Dauer sehr darunter leidet. Und, ja, das hab ich. Ja, und das und auch insofern, dass du ihm sagst, dass etwas von ihm kommen muss. Mhm. Und das, was von ihm kommen könnte, wäre seine Bereitschaft zu sagen, okay, ich begebe mich in eine Behandlung, in eine Therapie. Ich gehe zu einem Therapeuten. Dass ja, er das nicht würde das leider nicht tun. Bitte? Das würde er nicht machen. Ja, würde er dafür eure Beziehung aufgeben wollen? Ja, er denkt sich bestimmt, ja, anderthalb Jahre hat das mitgemacht, dann würde es das den Rest auch mitmachen. So, aber das ist jetzt eben deine Aufgabe, ihm klarzumachen, dass du es nicht mitmachst. Ja. Und er muss sich ja vor dir nicht öffnen. Vielleicht möchte oder kann er das auch nicht. Aber er muss etwas tun. Und das Tun bedeutet, er muss ein Signal setzen und sagen, okay, ich geh mal zu einem Arzt. Er ginge ja auch zum Arzt, wenn er irgendeine Verletzung hätte oder eine körperliche Erkrankung. Ja. Das hat doch mit Scham nichts zu tun. Das ist doch für die Leute alltäglich, dass sie sich mit solchen Dingen beschäftigen. Ich glaube, das ist der einzige Weg für euch, weil du wahrscheinlich auf Dauer immer gefrusteter wirst, verständlicherweise, ja, und auch irgendwann saurer wirst, deshalb. Und irgendwann geht die Beziehung zu Bruch. Ja, schätze ich auch mal. So, und das musst du ihm klar machen, dass das eben nicht auf Dauer so geht, auch wenn es jetzt anderthalb Jahre schon so gegangen ist. Und wenn ihm was an der Beziehung liegt, muss er etwas tun. Ja, ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich irgendwann fremdgehe, ne? Zum Beispiel, ja. So einen Satz kannst du ihm ja auch sagen. Ja. Ist meine Auffassung und ich finde, du solltest wirklich sehr, sehr intensiv versuchen, ihm das näher zu bringen, Susanne. Ja, ich versuche. Ja, alles Gute. Alles klar, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Thema Sexkonflikte oder Sexprobleme heute Nacht hier bei uns. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema reden wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800-5678-111. Nächster Anrufer ist Peter und Peter ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Peter. Oh, was bist leise geworden. Ich werde auch wieder laut. Um was geht's bei dir? Ja, wegen diesen Konflikten. Ja. Und zwar, ich hatte schon gesagt, bei mir ist das auch, mit meiner Frau. Landläufig heißt es doch immer, die Männer würden auf die Frauen nicht eingehen, immer nur diese kurzen 3 bis 5 Minuten Nummern zur Seite rollen und pennen. Mhm. Und bei uns ist das eher umgekehrt. Ich lege eigentlich Wert auf die richtige Atmosphäre, ein ausgedehntes Vorspiel und so weiter. Und meine Frau, die will das alles nicht. Die will zack, zack? Ja, genau. Und das war's so dann. 5 Minuten eben und das war's, das reicht ihr und mehr will sie nicht. Und jetzt kommt dazu, wir sind jetzt schon, wir kennen uns jetzt schon seit insgesamt 15 Jahren. Mhm. Und bei uns hat sich der Routineteufel eingeschlichen. Mhm. Vielleicht will sie ja es deshalb nicht. Vielleicht ist ihr das alles lästig und denkt sich, okay, komm, ich lasse es über mich ergehen, aber wenn, dann schnell. Und ich habe keine Lust auf diese langen Torturen, weil sie mich einfach nicht mehr anmacht. Kann das sein? Eigentlich nicht. Bist du sicher? Ja, weil ab und zu will sie ja doch. Ich meine, erstmal ist es sowieso viel zu selten. Wie oft ist es? Ach Gott, ist unterschiedlich. Manchmal ist es 2-mal im Monat, dann mal 3-mal, dann auch, ich meine, letztes Jahr, da war es etwas schlimmer, dann war es mal einige Monate überhaupt nicht. Aber ihr seid euch ganz treu, das heißt, du hast keine andere Beziehung nebenher, gehst nicht fremd und sie... Ja, das habe ich alles schon hinter mir. Ah, ich bin letztes Jahr im Herbst noch zur Kur gewesen und da ist auch schon vorher, seit Monaten lief auch nichts mehr mit meiner Frau. Ach ja, und da war das auch immer so, wenn ich Sex wollte, da hat sie immer gesagt, wenn du Sex willst, dann such dir eine Freundin. Ach, das hat sie gesagt? Das hat sie mir gesagt und nicht nur einmal. Das ja. hat sie, ich aber, weiß nicht, aber ich Peter, gesagt. Das zeugt ja nur wirklich davon, dass sie keinen Bock hat. Dass sie keinen Bock hat auf dich und auf euren Sex. Ja, was sagt sie mir immer? Sie braucht es nicht so oft. Sollte ich ihr doch keinen Vorwurf machen. Wie alt ist denn deine Frau eigentlich? 2 Jahre älter als ich. 39 Jahre. Und, lass uns mal einen kleinen Schlenker nochmal machen zur Kur. Früher gab es diesen Begriff, das weiß ich noch so. Kurschatten. Ja, genau, cool. Ich weiß nicht, ob das heute, ob so jüngere Leute das überhaupt noch kennen. Kurschatten. Ne, Kurschatten war immer so eine Affäre im Prinzip, ne, wenn man sich da jemanden angelacht hat. Hast du dich da in jemanden verknallt, in eine Frau und Sex in der Kur gehabt? Ja, das hatte ich. Und das war nicht von schlechten Eltern. Ja. Also ich muss sagen, weil die Frau, die war irgendwie so das Gegenteil von meiner. Mhm. Weil bei meiner Frau, ich wünsche mir wirklich mal, dass sie mal den Anfang macht. Dass sie mal versucht, mich zu verführen oder sowas. oder ja, Peter, schöne Dessous oder was weiß ich, da kommt nichts. Und von meiner Seite, ich habe wirklich schon alles Mögliche ausprobiert, mit Massageöl oder gibt es auch so eine Spielerei, das habe ich in der Kur gelernt, das war eigentlich so zum Hautdurchbluten, so ein Gummiball mit so Gumminoppen drauf, da kann man einen so eine halbe Stunde schön mit abrollen. Das ist richtig schön entspannend. Das ist aber deine Vorspiel. Deine Frau hat sich bedankt, da eine halbe Stunde abgeholt zu werden von dir oder wie? Nee, also das Komische ist ja einmal, oder wenn ich mal damit ankomme, wenn das neu ist, ja, einmal ist gut und schön, da hat sie auch wohl Spaß dran, das merke ich ja auch wohl. Mhm. Aber wenn man dann nochmal irgendwann damit ankommt, dann will sie alles. Also im Klartext, im Moment ist euer Sexleben eher sehr frustig. Ja, also und es findet kaum statt und deine Frau zeigt nicht großes Engagement, dass es öfters stattfindet oder dass es überhaupt stattfindet. Ne? So kann man zusammenfassen. Ja. Ist das natürlich so eine Sache, wenn man sich 15 Jahre kennt und 100 oder 1000 Mal Sex miteinander gehabt hat, ist das natürlich eigentlich unter Umständen auch normal, ne? Dass die Luft irgendwo ein bisschen raus ist. Ja, machst du ja wohl recht haben, aber ich gebe mir ja auch die größte Mühe, das Ganze nicht so in Routine verfallen zu lassen. Ich, wie gesagt, zum Beispiel einmal, dann konnte ich sie mal überreden, so richtig schön mit Massageöl, richtig schön massieren und alles. Das hat ja auch wohl Spaß gemacht, aber wenn man das dann mal wieder möchte, dann, diese Schmiererei und alles dreckig und muss sie wieder die Wäsche waschen hinterher und den Boden sauber machen und so. Naja, aber ich habe schon verstanden, dass du dich sehr bemühst und dass es bei dir gelingt, dir, obwohl da so viel Routine drin ist und so viel Erfahrung schon, durch diese ganzen neuen Sachen und Spielereien noch wieder ein Pep reinzukriegen. Aber das funktioniert bei ihr ja nicht, ne? Ja, exakt. Das ist es ja. Das ist jetzt die große Frage. Die Frage ist letztendlich, wie kriege ich jetzt meine Frau wieder in Fahrt, ne? Ja, das hätte ich auch mal gerne gewusst. Ich meine, lass mich noch was fragen. Sie hat dir quasi grünes Licht gegeben, dann holst dir doch woanders. Ja, das ist ja jetzt der Knackpunkt. Sie hat mir das so oft gesagt, ich konnte schon bald nicht mehr hören. Und dann in der Kur, da hat sich das nur halt mal so ergeben. Ich hatte auch kein schlechtes Gewissen dabei. Das hast du ihr dann erzählt? Ja, das irgendwie hat sie es wohl gemerkt. Ja. Sie war immer am Bohren. Und dann habe ich es dann zugegeben, habe ich ihr von erzählt. Und da plötzlich war es ganz anders. War sie dann ganz betroffen. Ja. Das konnte sie dann nicht so gut haben. Und Würdest du ihr denn auch die Freiheit lassen, könntest du dir auch vorstellen zu sagen, pass auf, mach du vielleicht auch noch ein paar andere Erfahrungen, das bringt uns vielleicht auch wieder zusammen, wir lassen uns jetzt mal ein bisschen lockerer an der Leine. Ja, und Jürgen, ich weiß schon, was du sagen willst, so ähnlich, oder ich habe ihr vor Jahren auch schon mal einen Vorschlag gemacht, zum Beispiel mal mit ihr in einen Pärchenclub zu gehen. Man muss ja noch nicht mal unbedingt mit anderen Partnern rummachen. Erstmal nur das Ganze kennenlernen, die Atmosphäre, und da können wir uns ja mit uns beschäftigen. Und, was sagt sie dazu? Ich bin pervers. Also Peter, ich will dir wirklich ganz klar sagen, ich finde es fast schon legitim, dass du ausscherst, wenn du so gefrustet bist in der Ehe, was die Sexualität anbelangt. Ich finde, dass dann beide Ehepartner, sie hat ja auch keine Lust, ihr macht ja auch keinen Spaß. Das zeigt ja das, was du beschrieben hast. Das heißt, ich finde, dann müssen beide Ehepartner sich hinsetzen und sagen, pass auf, wir gehören zueinander, wir haben eine Ehe, wir haben eine Verantwortung zu tragen, lasst uns eine Lösung zusammensuchen. Und wenn sie sich da völlig versperrt, kann ich das fast verstehen, wenn du dir da jemanden anlachst. Zumal, wenn sie sogar noch vorher gesagt hat, suchst du ja noch woanders. Ja, das ist, bloß wenn man es dann tut, ist das auch nicht richtig. Und verstehe, dass du da enttäuscht bist, klar. Nur ist die Situation ja doch relativ verfahren bei euch. Könntest du dir vorstellen, dass sie bereit ist, mit dir zusammen mal so ein, zwei Stunden zu einer Eheberatung zu gehen, wegen dieses Themas? Eheberatung, ja, wegen diesem Themas. Ich muss sagen, wir waren vor ein paar Jahren schon mal bei einer Eheberatung. Ich meine, das ist andere Dinge bei uns in der Beziehung, die laufen auch nicht so, wie sie sollten. Aber ihr habt damals nicht über die Sexualität gesprochen. Ach doch, sicher, weil für mich ist die Sexualität ein ziemlich wichtiger Punkt in meinem Leben. Und ich finde, heißt ja nicht umsonst die schönste Nebensache der Welt. Was ist denn dabei rumgekommen, als ihr damals... Ja, damals, ja, erst fing meine Frau immer an, ich sollte mit ihr dahin. Erst wollte ich nicht, nachher habe ich mich umentschieden, dann bin ich mit ihr dahin. Ja, und nach zwei, dreimal hat sie es dann abgebrochen, obwohl sie vorher die treibende Kraft gut. war. So, jetzt kannst du ja sagen, pass auf, liebe Frau, ich bin unzufrieden. So und so ist die Situation. Lass uns das bitte nochmal machen. Vielleicht haben wir die Chance, in Anwesenheit eines dritten Menschen, eines neutralen Menschen, dass wir irgendwie einen Weg finden. Vielleicht gibt es ja auch keinen Weg. Vielleicht ist bei euch wirklich definitiv die Lust und die Luft raus, was die Sexualität anbelangt. Vielleicht. Vielleicht gibt es aber Möglichkeiten. Und ich glaube, dass man die am besten findet, wenn da eine dritte Person dabei ist. Es wäre jetzt toll, wenn deine Frau auch am Telefon wäre. Dann könnten wir das zu dritt hier besprechen. Das geht schlecht. Von der Dienststelle. Ja, gut, aber das ist daher mein Vorschlag. Und wenn sie es partout nicht will, Peter, dann gehst du alleine hin. Dann hast du auch nochmal die Chance, dich über eine Stunde mal oder ein paar Stunden mit jemandem zu beraten, was zu tun ist. Denn so ist die Situation ja sehr unzufriedenstellend für dich. Ja, also für mich, weißt du, und das Ganze ist ja irgendwo ein Teufelskreis. Wenn du so frustriert bist wie ich, dann hast du auch sonst auf nichts mehr Bock. Ja, verstehe. Und darüber beschwert meine Frau sich, weil ich nicht... So, und dadurch entstehen wieder andere Probleme in der Ehe und es ist irgendwie so eine Spirale. Ich habe meiner Frau das auch so oft gesagt. Ich habe ihr gesagt, wenn ich sexuell... oder wenn sie mich, wie man so schön sagt, sexuell glücklich machen kann, dann bin ich ja auch ganz anders drauf. So, das habe ich jetzt verstanden und das ist auch wirklich so, da gebe ich dir recht. Also, ich forciere es, dass ihr zusammen nochmal zu einer Eheberatung geht und sprecht dort hauptsächlich dieses Thema an. Wenn sie das nicht möchte, gehe erstmal alleine. Das ist jetzt mein Tipp erstmal, Peter. Ja? Ja, Jürgen. Ja. Jetzt, ich habe noch eine Frage, die brennt mir eigentlich schon seit Jahren auf der Zunge. Und zwar, du kannst dich doch bestimmt erinnern, du bist doch früher, du kennst doch bestimmt noch die Ulla Kock am Brink-Show, die es vor Jahren mal gegeben Peter, hat. Jetzt habe ich eine Bitte an dich. Wir haben jetzt sehr lange schon über deinen Fall gesprochen. Ja. Lass uns jetzt nicht noch eine andere Thematik anreißen, weil ich gerne noch andere Hörer auch rannehmen möchte. Ach so, ja. Das war... Also. Ja, da bist du mal einmal zu Gast gewesen. Beenden wir das mal, ne, dieses Thema. Ja, gut. Also, mein Tipp war klar von gerade. Ich wünsche euch wirklich alles Gute von Herzen, dass da wieder ein bisschen Pfeffer in eure Beziehung kommt. Tja, schön wär's. Lieber Peter, alles Gute. Okay, tschüss. Dir auch. Und mach weiter. Jo, so, ne? Tschüss. Tschüssi. Heike, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Jürgen. Hallo, Heike. Sexprobleme. Ja, hast Probleme du? In dem Sinne nicht. Ich war im Mai in der Türkei segeln. Mhm. Es war sehr schön. Mhm. Und ich habe dort jemanden kennengelernt. Einen Touristen oder einen Türken? Einen Türken. Ja. Der aber auch schon viele Jahre in Deutschland gewesen ist und sehr gut Deutsch spricht. Und mit dem ich sehr gut klarkam. Mhm. Wir haben auch geflirtet und es war sehr witzig und nett. Und nachdem ich wieder zu Hause war, haben wir uns SMS geschrieben, ganz harmlos am Anfang. Ja, habt ihr nur geflirtet in der Türkei oder ist da auch richtig was abgegangen? Nee, da ist gar nichts abgegangen. Wir haben nur geflirtet. Und jetzt in den letzten, drei, vier Wochen ging diese SMS, also ziemlich heftig ab. Und es hat sich jetzt so rauskristallisiert, dass wir was miteinander haben wollen. Und er hat mich eingeladen und ich habe eigentlich für mich auch entschieden, ich will dahin fliegen, habe jetzt aber so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Aber du bist, um die Grundsätzlichkeit erstmal zu klären, du bist Solo, bist Single? Ja. Ja. Gott sei Dank. Ich dachte jetzt, du hast einen Ehemann und vier Kinder und so, und dann wäre es schwieriger. Nein, du bist Solo. Ja. Und ihr habt euch jetzt so heiße SMS geschickt, dass man sagen kann, das war schon SMS-Sex? Sozusagen. Fast. Ja. Habt ihr auch telefoniert? Jetzt seit, witzigerweise seit 3 Tagen, ja. Ach, und vorher die ganze Zeit nur SMS? Mhm. Wochenlang nur SMS und jetzt telefoniert. Ging es denn am Telefon auch schon heiß zu? Ja. Ja. So, und jetzt sind beide sehr begehrlich aufeinander. Mhm. Und du könntest jetzt rein theoretisch, du hättest auch Urlaub oder so und auch Kohle, du könntest wieder runterfliegen. Ich kann das organisieren. Kohle ist kein Problem. Also den Flug kann ich mir locker leisten und ich kann dann auch bei ihm wohnen, weil er hat ein Hotel. Achso, wie praktisch. Jo. So, jetzt könnte man sich ja denken, Mensch, ist doch eine tolle Sache. Heike hat sich da einen Typ angelacht. Die beiden flirten miteinander und haben sich jetzt irgendwie so heiß gemacht gegenseitig, dass sie gerne mal zusammen sein wollen. Was hält dich jetzt ab? Da ist ja irgendwas, was dich bremst, ne? Was dich verunsichert. So irgendwie habe ich Angst, da alleine runterzufliegen. Ach so. Also bisher war ich dann immer mit meinen Seglerkollegen zusammen und es waren immer irgendwie 8 Leute um mich rum. Vor was hast du genau Angst, konkret? Ja, ich weiß nicht. Dass dir was passiert, also jetzt richtig eine solche Angst, dass dir irgendwas, dass du zu Schaden kommst da, oder wie? Ja, ich weiß es nicht. Das ist irgendwie so das erste Mal für mich, dass ich dann da so ganz alleine in ein fremdes Land reise und. Das heißt, du misstraust diesem Mann ein bisschen schon. Also das Vertrauensverhältnis ist nicht so ganz gefestigt. Ganz bisschen schon, obwohl er immer einen sehr seriösen Eindruck macht. Gut, dennoch ist natürlich eine gute, gesunde Portion Misstrauen sehr angebracht, gerade bei Frauen, finde ich schon. Nun gäbe es ja mehrere Möglichkeiten. Du könntest ja vielleicht irgendeine Freundin anmachen, zu sagen, komm, hast du nicht Bock, mit mir die Woche runterzufliegen? Ja, das Problem ist, dass ich halt eben keine Woche runterfliegen kann, sondern ich kann im Moment nur ein Wochenende runterfliegen, weil wir bei uns auf der Arbeit Urlaubssperre haben. Verstehe, aber dann könntest du doch, hast du da keinen Freund und eine gute Freundin, dass du sagst, komm, ich tue was dazu, wir teilen uns das irgendwie, flieg doch mit mir runter. Ja, das ist dann halt auch wieder das andere Problem. Ich möchte keinen dabei haben, ne? Naja, nur gut, aber es ist ja ein Hotel. Diejenige Person oder die Person soll nicht mit im Zimmer dann sein, wenn ihr beide zusammen seid. Das ist ja albern. Die kann ja einfach nur mitfliegen. Ja, das wäre vielleicht noch eine Idee. Also, erstmal schöne Sache, dass sich dann 2 Leute verknallt haben. Zweitens finde ich sehr richtig, dass du vorsichtig bist und skeptisch bist. Drittens, aber wenn es ein Hotelier ist in einer Touristengegend, spricht das ja auch schon mal für sich. Und wenn du jetzt auch noch einen Freund oder eine Freundin mitnehmen würdest, wärst du eigentlich ziemlich abgesichert, würde ich mal sagen. Du gehst ja nicht in irgendeine wildfremde Gegend, wo du noch nie warst. Du gehst ja dann in das Hotel oder da, wo du ihn auch schon getroffen hast, ne, im Mai. Genau, ja. Und ich würde sicherlich auch meiner Familie irgendwelche Adressen hinterlassen, dass die also wissen, wo ich hingeflogen bin. Ne? Aber gibt es denn, ich frage das nochmal, gibt es denn irgendwelche Anzeichen, weswegen du misstrauisch bist? Irgendwelche kleinen Eindrücke aus dem Mai? Oder ist das doch alles nur so ein Gefühl und du kannst es nicht benennen? Nee, es gibt überhaupt keine Anzeichen. Also überhaupt nicht. Es ist halt, weil es für mich das erste Mal ist und weil es so plötzlich kommt und so. So, pass auf, jetzt habe ich noch eine andere Idee. Wenn deine Angst doch zu groß ist, und die sollte man ja schon ernst nehmen, und wenn du jetzt keinen findest, der diese Tour mit dir macht, dann soll der Herr Hotelier halt hierher kommen für ein Wochenende. Das kommt ja auch im Januar zu der Boot in Düsseldorf. So, entweder müsst ihr dann so lange warten oder er kommt halt vorher mal ein Wochenende. Das ist doch kein Ding, von der Türkei mal eben nach Deutschland zu fliegen. Das ist doch eigentlich die Lösung. Da brauchst du keine Angst zu haben. Und ihr trefft euch hier, er nimmt sich ein Hotel oder er wohnt bei dir. Oder am besten ist auch, wenn er sich ein Hotel nimmt, wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst. Ja. Heike, du bestimmst du einfach die Spielregeln, Mensch. Ja. So würde ich es machen, damit du ein gutes Gefühl hast und du in keine Gefahr kommst. Ja, ich finde das schon mal sehr spannend, was da so passiert. Ja, klar. Aber Mann bzw. Frau sollte da schon vorsichtig sein. Das will ich auch nochmal unterstreichen. Ja. So, also ich will mich da auch nicht so ins Ungewisse stürzen. Genau. Ne? Jetzt überleg mal die Varianten, die wir gerade besprochen haben, und entscheide dich für die, bei der du dich am wohlsten fühlst. Aber du meinst schon, ich sollte es irgendwie versuchen. Ja, wenn du dich jetzt so verliebt hast und wenn du auch schon gerne den Mann näher kennenlernen möchtest, dann ja, na klar. Also man sollte es mit der Vorsicht vielleicht auch nicht zu doll treiben. Aber mach es abgesichert. Ja. Ne? Also ich habe vorhin gerade noch mit ihm telefoniert und er ist irgendwie süß. Na gut. Aber der Süße kann ja wirklich, ich finde die Idee eigentlich, dass er nach Deutschland kommen soll, finde ich viel besser, als wenn du da runterfährst. Dann kommt der Süße nach Deutschland, auch vor der Boot, okay? Okay. Alles Gute. Ich danke Tschüss. Dir. Tschüss. 1.35 Uhr, kleine Pause. Nur 35, 30 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian, heute mit festem Thema. Und das Thema heißt Sexkonflikte oder Sexprobleme. Wenn ihr derzeit in einem Sexkonflikt steckt oder arge Sexprobleme habt und die mit euch so rumtragt, vielleicht bisher noch mit kaum jemandem drüber geredet habt und ihr gerne mit mir drüber reden wollt, vielleicht können wir gemeinsam beraten, was zu tun ist, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Pamela ist jetzt dran und Pamela ist 19 Jahre alt. Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Pamela. Das geht einmal darum, mein Freund, mit dem bin ich jetzt fast 2 Jahre zusammen. Ja. Und der muss sich immer halt Pornofilme angucken, um mit mir schlafen zu können. Und ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Wie, der muss sich Pornofilme angucken, um in Fahrt zu geraten? Ja. In Fahrt zu kommen, um mit dir dann zu schlafen? Ja. Ist ja auch nicht so ein Kompliment, ne, für dich. Nee, und ich hatte vor einer Woche einen Telefonanruf bekommen. Mhm. Und von irgendwelcher Telefonfirma. Mhm. Und die sagten mir halt, es wurden von meinem Telefon aus 090er-Nummern angerufen. Mhm. Ich war zuerst erstmal ganz entsetzt. Mhm, weil du es nicht warst? Nee, mhm. Und dann sollte ich jetzt halt nächste Woche eine Riesensumme an Rechnung kriegen und... Wie viel? 500 Euro bis 1000 Euro. Da haben die haben dich quasi schon vorgewarnt, dass diese Rechnung kommt? Ja. Und du bist aus allen Wolken gefallen, weil du es nicht gemacht hast. Das heißt nee. Also, der Verdacht fällt auf ihn, dass er das gemacht hat. Ja. Ihr wohnt zusammen auch. Ja. Ja. Wie alt ist er? 25. Mhm. Hast du ihm das denn schon gesagt? Hier, pass auf, da kommt eine Rechnung. Ja. Und? Ich habe ihm das schon gesagt und er meint, er wäre das gar nicht gewesen. Und dann meinte ich bloß, er sollte aufhören zu lügen und das wurde auch schon nachgewiesen. Mhm. Und da war auch, haben das überprüft und das war auch eine männliche Stimme, die da am Telefon war und voraussichtlich kann das nur er gewesen sein. Wie kann nur er gewesen sein? Ja, weil sonst keiner an für sich in der Wohnung reinkommt. Ja, also ich finde so ein bisschen seltsam, dass die vorher anrufen und sagen, da kommt so eine Rechnung. Jetzt warten wir erstmal ab, bis die kommt. Wenn, naja. Ne? Nächste Woche oder übernächste Woche, was du gesagt hast. Ja. Aber eins nach dem anderen. Lass mal nochmal über die Pornofilme uns unterhalten. Ihr seid 2 Jahre zusammen. Ja. Wie lange läuft denn das so schon, dass er vorher Pornos sich reinzieht, bevor ihr miteinander schlaft? Das erste Jahr ging das eigentlich gut, haben uns immer gut verstanden. Mhm. Haben zwar zwischendurch uns mal gestritten, hat mich halt auch schon mal geschlagen. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Das kam halt, weil er so viele Probleme hat und er hat auch so viele Schulden, weiß nicht, wie er mit seinem Leben klarkommen mhm. soll. Mhm. Und danach fing das an mit Pornofilmen und dann fand ich immer halt im Auto nackte Zeitschriften und mhm. so. Ich fand das echt nicht toll. Mir hat das richtig nahe auch zu schaffen gemacht. Und dann ja. bin ich halt immer zu einem guten Freund gegangen. Das ist halt mein Ex-Freund und mit dem kann ich auch halt über alles reden. Und ja. das stört ihm dann halt auch immer. Ah ja, der ist eifersüchtig. Ja. Wie läuft das denn praktisch ab? Er beabsichtigte mit dir zu schlafen und schaltet dann erstmal den Videorekorder an. Ja. Und guckt sich das an. Ja, und wie läuft das dann weiter? Schreib mal. Ja, und sagt, ich soll mich dann ausziehen und ich sollte das genauso machen. Und wenn ich das nicht mhm. machen würde, dann würde er mich verlassen und so. Und dann habe ich gesagt, dann muss er das eben machen. Ich lasse mich halt ja auch nicht damit unter Druck setzen. Mhm. Aber du lässt dich dann doch darauf ein und ihr schlaft miteinander. Ja, das ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich das einfach mit mir machen lassen habe. Und hinterher habe ich mich gefragt, nein, wie konnte mhm. ich bloß. Mhm. Also es gibt auch die Fälle, wo du dann sagst, nee, mach ich nicht. Ja. Und dann ist er sauer. Ja, dann steht er auf, knallt mit den Türen, fährt mit dem Auto einfach weg und kommt ein paar Stunden später wieder. Mhm. Und wenn das so läuft mit dem Porno, läuft der Porno auch weiter, während ihr miteinander schlaft? Guckt er denn, spingst er denn dahin zu dem Fernseher? Ja. Mhm. Und manchmal bin ich dann schon aufgestanden und hab gesagt, ja, wenn die wichtiger sind, entscheide ich entweder deine Filme oder ich. Mhm. So, und das geht jetzt seit, man kann sagen, seit einem Jahr so, ne? Ja. Ungefähr. Was macht der eigentlich vom Beruf? Er ist Berufskraftfahrer. Berufskraftfahrer. Hat eine ganze Menge Schulden, sagst du? Kommt mit seinem Leben auch nicht so zurecht? Nee. Bist du sicher, dass er nicht noch irgendwelche anderen Frauen nebenher hat? Das weiß ich nicht. Er sagt halt immer, er geht nicht fremd. Mhm. Hast du denn richtig Lust, mit ihm zu schlafen noch unter diesen Bedingungen? Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil man steht auch immer unter so einem Druck. Mhm. Weil er dir dann auch noch vorschreibt, du sollst es genauso machen, wie die das im Porno gerade machen. Ja. Und du musst dann Akrobatik vollführen und weiß ich genau. Was alles. Ja. Mhm. Und er macht das auch ganz schön ziemlich zu schaffen. Ja. Hat er dich in der letzten Zeit auch nochmal geschlagen? Zuletzt war das vor 2 Monaten. Mhm. Da hat er so eine hohe Rechnung, eine Schulden gehabt und er meinte, er musste das an mir auslassen. Und wie hat er dich dann geschlagen? Eine Ohrfeige oder noch mehr? Nein, mit der Faust einfach ins Gesicht und im Magen geschlagen. Mhm. Ich wusste mir da wirklich nicht mehr zu helfen. Weil er hat eine hohe Rechnung bekommen und ja. Ärgert sich darüber und geht auf dich zu und schlägt mit der Faust dir in den Magen und ins Gesicht. Ja. Und ich habe ihm auch schon gesagt, ja, ich kann da halt nichts für und ich würde ihm auch gerne bei seinen Schulden helfen, bin ich auch bereit zu. Sind auch schon zu einer Schuldenberatung gegangen, haben uns beraten lassen. Und die meinten auch halt, dass er das erstmal ganz langsam angehen soll, immer einen kleinen Betrag. Mhm. Weißt du, Pamela, was ich glaube? Dass du viel zu viel mit dir machen lässt. Ja. Und dass du viel zu gutmütig bist oder viel zu sehr einsteckst. Ja, das stimmt. Du hättest dem jungen Freund schon viel früher die Grenzen zeigen müssen. Also allein die Tatsache mit dem Schlagen finde ich schon so schlimm. Das reicht mir eigentlich schon aus, um ein Urteil zu fällen. Ja. Nämlich, dass der es eigentlich nicht wert ist, mit dir zusammen zu sein. Nee, das sagte meine Oma auch schon. Die kommt dann halt immer öfters zu Besuch vorbei. Und die sagt auch, Mensch, ich kann das gar nicht verstehen, dass du mit dem noch zusammen bist. Du bist so ein hübsches Mädchen und findest wirklich was Besseres. So, sowas macht man nicht mit einer Frau. Das macht man schon gar nicht mit einem Menschen, den man liebt, den man den man respektiert und den man ehrt. Ja. So, und diese Geschichte mit dem Sex finde ich auch schlimm. Das finde ich auch eine Verletzung für dich, dass er sich diese Dinger da reinzieht vorher und dich dann quasi so als Beiwerk dazu benutzt und dich wie so ein Sexpüppchen dann damit einbaut in die ganzen Pornofantasien. Ja. Und jetzt kommt auch noch die Geschichte wahrscheinlich auf dich zu mit der Kohle, mit dem Geld. Mhm. Dieser Telefonanschluss läuft ja auf deinen Namen. Ja. Ja, das heißt, du musst es dann auch noch ausbaden. Ja. Ich finde das gravierend, dass eure Beziehung gravierend kaputt ist. Mhm. Ich gehe jetzt noch weiter. Ja. Ich gehe jetzt noch weiter nach dem, was ich jetzt gehört habe. Nur was ich gehört habe. Deine Oma hat wahrscheinlich noch mehr Einblicke. Ich finde, dass du dich von dem trennen müsstest. Nicht müsstest, musst. Ja, ich tue mich da halt mit schwer. Was hält dich denn noch an dem Mann? Das weiß ich selber nicht. Ja, aber ist wichtig. Vielleicht habe ich irgendwie Angst, alleine zu sein oder ich weiß es halt nicht. Ja, aber so eine Frage ist wichtig, sich zu stellen. Guck mal, du nimmst ja so viel in Kauf an Verletzung, an Demütigung, an Unfreiheit. Mhm. Ne, da muss man sich ja wirklich die Frage stellen, warum tue ich das? Was ist denn da los? Warum ist das so? Ja, ich frage mich das auch ganz oft. Mein Gott, warum ich bin nicht mit denen zusammen? Mhm. Und wie soll das weitergehen? Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass du eigentlich noch ein zärtliches Liebesgefühl für diesen Mann hast. Na, eigentlich nicht. Siehst du. Also das ist ja der Satz jetzt gewesen. Ne? Mhm. Also Pamela, ich finde, dass deine Oma verdammt recht hat. Ja. Geh und mach dir dein eigenes Leben. Ja. Und löse dich von diesem Mann. Das hast du wirklich nicht nötig, dir da solche schlimmen Dinge anzutun. Nee, und das hat der wahrscheinlich jetzt immer wieder weitergemacht, weil der auch der Auffassung war, mit Pamela kann ich's machen. Ja, genau. Das ist das auch, was meine Oma sagte. Ich bin viel zu gutmütig und ich sollte mir das wirklich überlegen. So, jetzt hat's die Oma gesagt und ich hab's jetzt auch gesagt. Ja. Ich hoffe, dass das eine Wirkung hat, wenn auch nicht vielleicht sofort, aber nach einer gewissen Zeit, dass du eine Konsequenz daraus ziehst. Ja, ich nehme deinen Ratschlag an. Alles Gute, Pamela. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Monika, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Monika. Ja, hallo. Auch zum Thema Sexkonflikte, Sexprobleme. Genau. Nämlich? Ja, und zwar gibt's da folgendes Problem mit meinem Freund. Der kommt immer zu früh, wenn ich also absolut nichts vom Sex habe. Mhm. Also wenn wir denn zusammen Sex haben, dann ja ein bisschen knutschen, ein bisschen streicheln, eigentlich so gut wie gar nichts an Zärtlichkeit. Ja, und dann sag ich mal, sowieso, also so wie es ist, ich setze mich dann halt eben drauf und dann war es das eigentlich schon. Mhm. Hat er schon abgespritzt und dann, ja, dann ist die ganze Sache schon gelaufen. Und du hast nichts davon gehabt, du hast keinen Spaß gehabt und keinen Orgasmus gehabt? Nee, absolut nicht. Also wie lange seid ihr zusammen schon? Seit 3 Jahren schon. Seit 3 Jahren? Ja. Wie viel Mal hattest du einen Orgasmus mit ihm? Das sind ganz genau 0 Mal. 0 Mal? Ja. Weiß er das? Ja, also es war am Anfang so, wir haben darüber gesprochen. Ich habe ihm dann das auch gesagt, dass ich also da absolut nicht auf meine Kosten komme bei der ganzen Sache. Ja, dann haben wir einige Sachen ausprobiert, also sprich Spielzeug, also Hilfsmittel in Form von diesen Ringen, die es da gibt, oder dann halt eben den Schwanz zusammengedrückt und sowas. Aber das hat eben nicht viel geholfen. Ja, und dann ja, dann war dann mal eine Zeit lang das Thema wieder totgeschwiegen. Dann und man hat es so weitergemacht, wie es vorher gelaufen ist? So weitergemacht wie bisher. Er hat sich nicht weiter darum gekümmert, dass du nicht auf deine Kosten kommst? Also er hat ja seinen Spaß, sage ich mal. Das finde ich heftig, Monika, die Vorstellung, dass das 3 Jahre schon so läuft und dass er sich 3 Jahre nicht um deine Gefühle kümmert. Nee, also finde ich schlimm. Es ist auch schlimm für mich, weil, wie gesagt, also für mich gehört das auch irgendwo dazu. Hast du denn überhaupt noch Lust auf diese 0815-Nummern, dass er schnell kommt und das war's dann? Nee, eigentlich. Also ich muss sagen, es ist halt so, dass wir dann unsere, sag ich mal, zweimal in der Woche diesen Standard-Sex halt abziehen. Nennen wir ihn Ruckzuck-Sex? Genau. Ja. Also dann, sagen wir mal, ist jetzt nicht so, dass wir sagen, na gut, Dienstag und Donnerstag war dann mal wieder. Aber man kann so sagen, zweimal die Woche ist das schon im Durchschnitt. Und naja, dann kommen dann von ihm diverse Annäherungsversuche. Dann weiß ich eigentlich schon, was er will. Dann weiß ich auch genau, wie das abläuft, wie irgendein Videofilm, den ich x-mal gesehen habe. Ist doch furchtbar. Ja, und dann ist das für mich eigentlich, ich komme mir dann da mehr so vor wie eine, sage ich mal, eine Nutte. Ich bin irgendwo ja, oder wie eine Puppe, wie eine aufgeblasene Puppe. Genau, also ich bin dann quasi der Mülleimer, der spritzt dann in mir ab und das war's. Also ich sag mal, ich tue dann auch irgendwo mein Programm da abziehen. So, nun halten wir gemeinsam fest, dass das ziemlich, auf Deutsch gesagt, beschissen ist, die Situation. Frage ich mich natürlich jetzt sofort, Monika, warum machst du das seit 3 Jahren nicht? Warum? Ja gut, ich meine, es ist natürlich so, wie du natürlich auch sicher weißt, eine Beziehung besteht nicht nur aus Sex. Also wir haben halt eben viel gemeinsam, wir verstehen uns. Ja, aber lass mich gleich mal unterbrechen. Ich kann mir schon denken, worauf du hinaus willst. Das respektiere ich auch. Aber wo bleibt sein Respekt dir gegenüber in diesem großen Bereich Sexualität? Dass er dich vollkommen ignoriert. Das finde ich respektlos und das finde ich letztendlich verletzend der Partnerin gegenüber. Das ist wohl richtig. Also ich weiß auch nicht, es hat sich irgendwie so entwickelt. Am Anfang nimmt man es so hin, weil man verliebt ist. Und dann sind die Gefühle halt zu groß, um dann eben zu sagen, dass man wegen dieser Sache Schluss macht. Nein, man muss ja nicht Schluss machen, aber man kann ja einfach wirklich protestieren und ja, also es war ja auch schon oft so gewesen, dass wir drüber geredet haben, nur es ändert sich nichts und er macht nichts. Er redet auch nicht. Ja. Er schweigt denn dazu. Ja, also das finde ich auch schlimm, das finde ich auch provokant. Ja, das ist denn das, was mich auch sehr dann und dann jedermann weiß, natürlich gibt es diese Probleme mit dem zu früh kommen, aber es gibt 1000 Tricks und Kniffs, wie man das auch ein bisschen oder sogar richtig in den Griff kriegen kann. Da muss man sich als Mann eben anstrengen. Und wenn man seine Frau oder Freundin liebt, ist das ja wohl eine Selbstverständlichkeit, dass man das tut. Was machst du denn mit deinen sexuellen Bedürfnissen, wenn du nie auf deine Kosten kommst? Ja, also ich habe dann mal vor einiger Zeit einen One-Night-Stand gehabt. Da ist mir dann die ganze Sache, ja, also da ging dem Ganzen noch was voraus, weil es war also so gewesen, er hat halt eben auch einen Computer zu Hause. Und er war dann mal nicht da gewesen. Da war ich dann an seinem Computer, weil ich denn da mal was machen wollte, so ins Internet gehen und so weiter. Und dann habe ich dann eben bei ihm im Ordner gesehen, wo er den ganzen Rahmen Sexbilder drin hatte. Mhm. Und das hat mich also persönlich sehr verletzt, weil ich dachte dann auch, der sitzt dann davor, rubbelt sich ein. Mhm. Und ja, und bei mir zieht er dann eben halt diese 0815 also, Nummer ab und zieht dann bei mir, spritzt dann bei mir noch ab und stellt sich dann vielleicht in Gedanken da irgendwie so eine scharfe Braut oder sowas. Du bist einmal fremdgegangen in den 3 Jahren. Genau, ja. Und dann war das halt eben darauf hingewiesen, dass ich mich dann, ich war dann auch da verletzt, wir haben uns dann auch gestritten und so weiter und dann... Weiß er das, dass du fremdgegangen bist? Ja, also es war dann so, dass sich daraufhin was entwickelt hat auf einer Party und er hat das nicht mitbekommen. Nein, er weiß das auch bis heute noch nicht. Mhm. Vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn du es ihm erzählst. Dann kapiert der junge Freund mal, wie gefrustet du da vor dich hinlebst, was die Sexualität anbelangt. Wie ist denn das Thema Onanieren? Befriedigst du dich selbst? Ja, das mache ich schon, weil ansonsten... Hast du ja gar nichts. Habe ich gar nicht, nein. Also oral läuft da auch nichts. Also er ist derjenige, der quasi nur bedient werden will. Also ich selber... Guck mal, das ist ja das Schlimme. Er könnte ja auch... Nun nehmen wir mal an, er hat das Handicap, dass er wirklich zu früh zum Orgasmus kommt. Dann gibt es ja 100.000 Möglichkeiten, einen Partner, eine Frau auf andere Art und Weise auch höchst schön zu verwöhnen und auch zum Orgasmus zu bringen. Ja, also er sagt auch, er kommt da nicht zurecht, weil einen Schwanz, den sieht man ja... Und da, wo man an der Frau dran muss, das sieht man nicht. So, da will ich dir mal sagen, du hast aber einen richtigen Prollmacker. Jetzt will ich es mal ganz böse ausdrücken. Ja, also dem das schon scheißegal ist, was mit seiner Frau ist, sondern Hauptsache er hat seinen Spaß. Ich finde, dass du das nicht mit dir machen lassen solltest, Monika. Ich finde, dass du den wirklich fast für eine Alternative stellst. Entweder du veränderst etwas. Oder wir beide, oder ich gehe wirklich definitiv fremd und suche mir meinen Sex woanders. Damit er mal aufwacht, damit er kapiert, was da los ist. Ja, das ist eben die Sache, das interessiert ihn nicht. Also es wird den schon interessieren, wenn er merkt, dass du es ernst meinst und dass du wirklich scherst aus der Beziehung. Dann wird das vielleicht kapieren. Ja. So, und wenn ihm dann noch was dran gelegen ist und er ist hilflos, dann würde ich da auch sagen, aber ich glaube, das macht der nicht, aber ich sag's trotzdem, Paarberatung, paar Stunden Paarberatung mit einer neutralen Person, dass man dem Burschen mal den Kopf wäscht. Mhm. Viele Frauen nehmen viel zu viel hin, glaube ich. Das ist wohl richtig. Ja, drei Jahre, das ist doch der schrecklich. Dame davor schon mitbekommen, das ist wohl dann so, dass man das zu schnell vielleicht akzeptiert. Mhm. Also ich sage zu dir, akzeptiere es nicht mehr und suche einen Weg, dass du auch gut auf deine Kosten kommst. Und dass er wirklich versteht, wie sehr er dich ignoriert und somit auch verletzt hat in den letzten 3 Jahren. Ja, das ist richtig, weil wie gesagt, also durch diesen One-Night-Stand, den ich dann auch mal hatte, da habe ich auch wirklich gesehen, wie wichtig das für mich ist, eine erfüllte Sexualität zu haben. Mhm. Weil ich war dann auch völlig ausgehungert nach Sex und Zärtlichkeit, als ich dann eben halt diesen One-Night-Stand eben hatte. Und da habe ich dann, also ich habe dann erst, bevor das war, habe ich dann gedacht, das wird schon irgendwie gehen. Mhm. Es geht nicht, also das merke ich jetzt schon. Also Monika, geh deinen Weg. Und das ist auch hart unter Umständen jetzt, was du davor hast, aber mach es, zieh es durch. Mhm. Denk an dich und deine Gefühle und du hast 3 Jahre Rücksicht auf ihn genommen, jetzt hat er verdammt nochmal dich zu respektieren. Vielleicht auch Rücksicht auf deine Gefühle zu. Das stimmt, ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. André, 21 Jahre alt, guten Morgen. Hallo André. Hallo Domian. Ja. Und zwar geht es darum, meine Freundin erregt mich 3-mal am Tag Minimum. Und dann, wenn ich aber zum Thema Stellungswechsel komme, dann macht er halt einen blockiert halt und macht halt irgendwas anderes dann in der Wohnung. Nein, deine Freundin erregt dich am Tag 3-mal. Ja, genau. So, und dann kommt der Stellungswechsel, verstehe ich? Nein, also wir schlafen dann miteinander mit der Nachstellung, normal halt. Mhm. Und dann frage ich halt, ob sie Stellungswechsel machen will. Und dann sagt sie halt, lass mich in Ruhe. Und dann geht's halt aus dem Bett raus, zieht sich an und macht irgendwas anderes, abwaschen, um die Tiere kümmern oder wer weiß. So, und du hättest gerne einen Stellungswechsel. Ja, genau. Weil du nicht immer in der gleichen Position mit ihr schlafen möchtest. Genau, weil das geht jetzt so seit einem Dreivierteljahr und das ist schon relativ langweilig. Ja, immer in der gleichen Stellung. Genau. Und da hat sich nichts verändert? Das ist immer das gleiche Ritual, was ihr habt. Ja, genau. Sie regt mich halt, dann machen wir halt ein Vorspiel und dann, ja. Sex mit so einer Stellung, das war. Und das ist jetzt nach einem Dreivierteljahr. Seid ihr auch ein Dreivierteljahr zusammen? Nee, anderthalb Jahre jetzt. Anderthalb Jahre. Genau. Und das läuft letztendlich anderthalb Jahre jetzt schon so? Nee, davor haben wir halt richtig kennengelernt, haben halt viel unternommen, Diskotheken und so weiter. Und seit einem Dreivierteljahr haben wir dann halt so, ja, dreimal am Tag Sex, wenn es geht. Und jetzt hat sich das halt noch reduziert auf ein bis zweimal am Tag. Naja gut, das ist aber auch nun reichlich, finde ich schon. Ich habe nicht verstanden. Ihr seid schon so lange zusammen. War der Sex dann vorher flexibler von Ihrer Seite aus? Nein, immer nur Missionarstellung. Immer nur Missionarstellung. Das heißt, genau. Die ganze Zeit hast du jetzt Missionarstellung ertragen müssen. Genau, jetzt ist es mir das halt einfach zu, ja, sagen wir mal, zu jetzt viel. Jetzt ist es dir zu langweilig. Genau, jetzt will ich halt, dass Verstellungswechsel ist. Was kann man da machen? Ja, aber nochmal auf die Quote zurückzukommen. Dreimal am Tag finde ich schon ziemlich viel. Wenn man über ein Jahr schon zusammen ist. Ja. Finde ich schon eine gute Leistung eigentlich. Ja, das geht ja von ihr aus, nicht von mir. Ich dränge sie ja nicht. Ja, ja. Weil sie fängt ja immer wieder. So, jetzt verstehe ich das aber nicht, wenn wirklich bei ihr auch Lust da ist und Spaß und wie gesagt, du, oder wie du es gerade gesagt hast, du drängst sie gar nicht, dass sie nicht da auch mehr Spielarten reinbringen möchte in die Sexualität. Warum nicht, hast du sie gefragt? Gefragt schon, aber da sagt sie halt, lass mich in Ruhe. Sie blockt ja total ab bei dem Thema dann. Aber warum blockt sie ab? Was ist deine These? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat sie irgendwo einen anderen, weil oft ist sie auch bei anderen Typen und so, aber gehe ich mal nicht von aus, weil so lang und ich habe halt volles Vertrauen zu ihr. Also mich würde das sehr stutzig machen, wenn ich eine Freundin habe, mit der ich eigentlich viel guten Sex habe und von der Freundin auch die Initiative ausgeht, die aber letztendlich nur diese 0815-Nummer fährt, wobei sie eigentlich eine sehr sexualisierte Frau ist. Das würde mich stutzig machen. Da würde ich einfach bohren und bohren und bohren bei ihr, was da los ist. Ja, bin ich aber bohren, dann blockt sie ab, dann geht sie halt. Oder Aber warum blockt sie ab? Das ist jetzt die Frage. Warum? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Und die Antwort würde uns weiterbringen, was da los ist. Ja, aber da blockt sie, da sagt sie halt nichts zu. Dann frage ich halt, was ist los, warum willst du nicht und was ist Ende. Du hast das gerade so daher gesagt, von wegen, sie hat vielleicht irgendwie einen anderen. Könnte es dennoch vielleicht sein? Vielleicht, aber ich meine, ich habe volles Vertrauen und sie sagt mir auch immer, dass sie mich liebt und zeigt tut es ja auch. Ja, aber das würde aber auch nicht ihre Verkrampfung in Sachen Stellung erklären. Dann würde es ja eher so sein, dass sie vielleicht gar nicht mehr so viel Lust hat, mit dir zu schlafen, wenn da jemand anders wäre. Ja? Insofern ist das vielleicht gar nicht die richtige Fährte, auf der wir da sind. Ja, vielleicht. Aber ich weiß halt nur mal weiter. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hast du ihr das denn, das ist ja immer so eine Frage, man kann das ja als Wunsch einem Partner äußern oder man kann einem Partner das wirklich ganz ernst und tief sagen, dass der kapiert, also wenn ich jetzt nicht was verändere, dann steht vielleicht sogar die Beziehung auf dem Spiel. Hast du jetzt, das habe ich ihr schon gesagt, ja, aber ging auch nicht. Da hat sie halt angefangen zu weinen darüber. Ne? Ach Gottchen, wir haben Mitleid. Ja, genau. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Also ich finde, dass in so einem Fall plädiere ich immer für ein härteres Vorgehen. Dass die andere Person einfach merkt, mir ist das wichtig und ich bin jetzt auch provoziert, dass du es nicht ernst nimmst, indem du einfach darüber nicht redest. Ich will einfach eine Erklärung haben, warum das so ist. Das musst du ihr klar machen. Sie ignoriert ja völlig deine Gefühle und auch deine Wünsche. Ja, das ist sicherlich klar. Habe ich auch schon gesagt, dass wenn es dann halt soweit ist und wenn es weiter so geht, dann ist halt Ende. Aber sie hat immer wieder an zu heulen. Sagt, ja, dann soll sie heulen. Dann soll sie heulen. Das lass dich bloß nicht von dem Heulen beeindrucken. Das ist ja grauenhaft. Mario, klar. Wegen so einer Sache fängt man nicht an zu heulen. Die soll dir Klartext sagen, was da los ist. Einfach bohren. So, und wenn die, ich sag das jetzt in deinem Fall auch nochmal, es waren gerade auch schon ein paar Fälle, und wenn das alles nicht hilft, dann schlag ihr doch auch vor, dass ihr mal zumindest vielleicht für eine Stunde oder für zwei Stunden zu einer auch neutralen Person geht, dass das zu dritt besprochen wird. Ja? Jo, klar. André, in diesem Sinne, alles Gute. Okay. Tschüss. Das war unsere Sendung Sexkonflikte, Sexprobleme. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir mit einer freien Sendung, mit einer freien Themennacht wieder hier. Und das heißt, dass ihr mich anrufen könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt, egal was. Ihr könnt immer schon ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer 0800 567 8111. Und um 1 Uhr sind wir dann hier im Radio bei 1Live. und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage tschüss. Bis morgen.